schon sein, dass ich der ewige Verlierer bin. Und vielleicht fehlt mir wirklich für die Wirklichkeit der Sinn. Kann schon sein, dass meine Träume für dich nicht logisch sind. Es war einmal ein Huhn, das fand ein Korn und wurde blind. Schräge Vögel, alte Loser, sterben niemals aus, ziehen sich am eigenen Schopf, aber immer wieder raus. Schräge Vögel, alte Loser, sterben niemals aus, ziehen sich am eigenen Schopf, aber immer wieder raus. Affen ausgelacht.